Am Ende der Reihe stand vielleicht schon vor 2,8 Millionen Jahren unsere eigene Gattung Homo, die erst durch den energiesparend gehenden Homo habilis und später durch Homo erectus repräsentiert wurde. Dessen Name deutet unmittelbar darauf hin, dass er aufrecht ging. Begleitet war der Weg von einer zunehmenden Gehirngröße. Sie wuchs von rund 300 bis 500 Kubikzentimetern bei Lucy auf 1000 Kubikzentimeter beim Homo erectus. Nachdem die Homininen nun bequem gehen konnten und sowohl einen größeren Körper als auch ein größeres Gehirn ernähren mussten, fingen sie vor rund 3,3 Millionen Jahren an, Werkzeuge aus Steinen herzustellen und damit Fleisch und markhaltige Knochen zu zerteilen. Traditionell betrachtete man diese allmähliche, aber unaufhaltsame Entwicklung in Richtung des aufrechten Ganges, des wachsenden Gehirns, des Bedarfs an Technologie und auch der größeren sozialen Gruppen als Reaktion auf Hitze, offene Landschaft und größere Tiere, die sowohl als Beute wie auch als natürliche Feinde in Frage kamen. All das findet man heute in den offenen, trockenen Savannenlandschaften, in denen fast alle diese Fossilien entdeckt wurden. Wie wir bereits erfahren haben, lässt sich anhand der modernen Umwelt allerdings nicht immer gut nachvollziehen, wie eine Region in der Vergangenheit ausgesehen hat. Direktere Hinweise auf die Nahrungsvorlieben lieferten fossile Tiere, die in den gleichen geologischen Schichten gefunden wurden wie Homininen-Fossilien. Sie sprechen im Pleistozän allgemein für eine Verlagerung in Richtung offenerer Lebensräume. Aber nach wie vor lässt sich nur schwer feststellen, welche Art Nahrung eine bestimmte Homininen-Spezies verzehrte. Hier kommt mein eigenes methodisches Spezialgebiet ins Spiel: die Analyse stabiler Isotope. Das Verfahren basiert darauf, dass die Atome reichlich vorhandene Elemente wie Kohlenstoff in verschiedenen Formen vorkommen. Diese sogenannten Isotope, beim Kohlenstoff sind es Kohlenstoff 13 und Kohlenstoff 14, haben nicht dieselbe Masse, sodass sie bei wichtigen biologischen Prozessen, unter anderem bei der Photosynthese, unterschiedlich reagieren. Was für uns entscheidend ist: wenn Kohlendioxid in den verschiedenen Formen der Photosynthese, C3- oder C4-Typ, verarbeitet wird, bevorzugen die in subtropischen und tropischen Savannen vorherrschenden C4-Gräser das Kohlenstoff 13 stärker als die C3-Pflanzen, die als Kräuter, Sträucher und Bäume in subtropischen und tropischen Wäldern dominieren. Dies führt zu eindeutig messbaren, unterschiedlichen Mengenverhältnissen der Isotope, und das nicht nur im Pflanzengewebe selbst, sondern auch in den gut erhaltenen Zähnen von Tieren, die sie gefressen haben, einschließlich der Homininen. Erste bahnbrechende Arbeiten auf diesem Gebiet leistete meine frühere Vorgesetzte, Professor Julia Lee Thorpe, in den 1980er und 1990er Jahren mit Homininenfossilien aus Südafrika. Der heute wichtigste, mit dieser Methode gewonnene Datenbestand, der Arten von Ardi bis Homo abdeckt, zeigt für den fraglichen Zeitraum eine klare Verlagerung der Nutzung von bewaldeten Lebensräumen hin zur Savanne.